3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast. Eine Podiumsdiskussion zu 75 Jahren Deutscher Gewerkschaftsbund über die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunftsaufgaben. Mit Harro. Einen schönen guten Abend. Wir fangen mit in einer Marburg-typischen 12-minütigen Verspätung an. Halt eine Unistadt. Zunächst, liebe Freundinnen und liebe Freunde, Kolleginnen und Kollegen und liebe Genossinnen und Genossen, erstmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin heute hier stellvertretend für den Podcast Die Kommunistenkneipe. Und wir hatten schon das Vergnügen, mit den drei, wie sie hier sitzen, auch eine Podcast-Folge aufzunehmen in der Vergangenheit. Dazu vielleicht gleich noch ein Wort, aber erstmal, heute Abend sind wir hier wegen dem 75. Jahrestag des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wenn ich so in die Runde gucke, die meisten wissen das wahrscheinlich alles schon viel länger und besser als ich selbst, aber 49, 12. bis 14. Oktober war der Gründungskongress in München. Ja, in dem Rahmen haben sich damals 16 Einzelgewerkschaften mit damals noch 5 Millionen Gewerkschaftsmitgliedern zusammengefügt, haben sich verschmolzen. Und bevor wir da jetzt einsteigen und diese Podiumsdiskussion beginnen, ich merke schon, bei mir auf dem Tisch wird es auch irgendwie jetzt schon ein bisschen eng, ist wie bei mir daheim auf dem Schreibtisch. Ich habe nämlich auch das mitgebracht, Lohnpreis und Profit. Wichtige Schrift, um den Abend heute hier vorzubereiten. Außerdem gerade eben in die Hand gedrückt bekommen, Luna Park 21, gibt es wieder eine Ausgabe. Habe ich auch eben gesehen, kann man da vorne eine Ausgabe erhalten zur Podiumsdiskussion. Ja, wir haben drei hervorragende Referenten für heute und die werden heute ihre kritische Perspektive zur Geschichte vom Deutschen Gewerkschaftsbund und zentralen gesellschaftlichen Problemen heute mit uns teilen. Da hätten wir zum einen eben Schosch Füllwert, den kennen die meisten, glaube ich, länger und besser als ich. Das gleiche gilt für den ich kaum sehe, für den Frank Deppe. Deswegen brauche ich die gar nicht groß vorstellen und auch dem Publikum bei uns in der Kommunistenkneipe sind die beiden schon bekannt. Den dritten würde ich trotzdem ganz kurz vorstellen und zwar aus dem einen Grund, dass der Ulf formal kein Marburger ist. Der ist nämlich Gießener. Und gelernter Hinterländer. Aber wir haben ihn adoptiert. Auf jeden Fall braucht er sich nicht dafür schämen, Gießener zu sein. Aus Gießen kommen hervorragende Persönlichkeiten. Mir fällt da ein Ria Deeg. Mir fällt da ein nächstes Jahr, 200. Geburtstag, Wilhelm Liebknecht. Marburg. Marburg betrachte ich auch schon so eine Weile aus der Distanz. Und ich habe es neulich von Gerd Meyer gehört, Hindenburg liegt hier begraben. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Liebknecht und Hindenburg, weiß ich, auf welcher Seite der Lahn ich stehen will. Ja, eben. Na gut, der Ulf ist natürlich als Gewerkschaftssekretär, das wissen die Anwesenden ja hier, ist er einfach so wirklich der Praktiker, der wirklich täglich in seinem Beruf einfach damit zu tun hat, die gewerkschaftlichen Geschehnisse zu beobachten und zu schildern. Und wie hat das Ganze so ein bisschen angefangen? Das Ganze für den Abend, ein Satz dazu hat damit angefangen, dass 1977 war es ein Buch erschienen ist, das Buch hier. Das wurde damals vom Frank, vom Schosch und vom Jürgen Harrer rausgegeben. Da hieß es damals, dieses Buch wäre eine kommunistische Unterminierung der Gewerkschaften. Und ich habe das erst viele Jahre, 35 Jahre später, 45 Jahre später in die Hand bekommen, das Buch. Und hielt das eigentlich für eine gute Werbung, eine kommunistische Unterminierung der Gewerkschaften. Und dann habe ich das Buch in die Hand genommen, ziemlich oben auf den Bücherstapel gelegt, gelesen. Und kam dann auch zu dem Schluss, das ist wirklich ein hervorragendes Buch und das ist top aktuell und kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Und dann habe ich die drei halt gefragt, wollen wir nicht zusammen in unserem Podcast mal eine Folge aufnehmen, zusammen quatschen, marxistische Betrachtung, historischer Materialismus als Methode für die Geschichte der Gewerkschaften. Und da haben wir dann auch eine Folge aufgenommen, haben uns auch, wie gesagt, über das Lohnsystem an sich unterhalten. Und das gibt es jetzt als Tonspur. Unsere Folge zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung kann man sich online anhören, sind 2,5 herrliche Stunden mit uns vier. Wer an sowas Freude hat, das ist die historische Herleitung. Mit der möchten wir uns heute gar nicht so viel aufhalten, sondern es geht ja um 75 Jahre DGB, also heute. Und trotzdem müssen wir uns, glaube ich, vergegenwärtigen, was 49 auf dem Gründungskongress des DGB zusammengetragen wurde und auch unter welchen wirtschaftspolitischen Grundsätzen das beschlossen wurde, diese Zusammenführung dieser 16 Einzelgewerkschaften. Und nur mal diese vier Sachen, damit die am Anfang genannt sind. Da stand unter diesen wirtschaftspolitischen Grundsätzen die Überführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum. Soziale Gerechtigkeit durch eine angemessene Beteiligung aller Werktätigen am volkswirtschaftlichen Gesamtertrag. Drittens, Mitbestimmung der organisierten Arbeitnehmer. Und der vierte Punkt, eine zentrale volkswirtschaftliche Planung. Leider sehe ich davon heute nicht so viel, dass diese beschlossenen Grundsätze heute noch viel in der Rhetorik und auch nicht im Handeln des DGB Platz finden. Aber genau darüber wollen wir heute sprechen. Weniger über diese ganzen alten Bücher und so weiter, da brauchen wir nicht drin rumwühlen. Das haben wir, wie gesagt, an anderer Stelle getan. Und steigen jetzt ein mit so einer kleinen Warm-up-Runde, wo ich denke, es wäre gut, wenn wir grundlegende Begriffe, die sowieso heute ständig fallen, definitorisch kurz klären. Deswegen würde ich jedem von den drei Referenten einen Begriff geben, um den kurz zu definieren. Und zwar, das wäre beim Frank der Burgfrieden bzw. die Burgfriedenspolitik. Der Schosch erzählt uns ganz kurz was zu dem Begriff der Sozialpartnerschaft. Und der Ulf der Wirtschaftsdemokratie. Frank, vielleicht fangen wir bei dir an. Was müssen wir verstehen, wenn wir den Begriff Burgfriedenspolitik benutzen? Wenn wir das historisch genau sehen, bezieht es sich auf den Beginn des Ersten Weltkrieges, also im August 1914, als sozusagen Burgfrieden sich immer von oben, vom Staat, vom Kaiser damals erklärt wurde. Also, dass eine Einheit hergestellt wird angesichts der großen Auseinandersetzungen, in denen die Nation mit dem Krieg eingetreten ist. Und der Kaiser sagte, ich kenne also keine Parteien mehr. Und die Sozialdemokratie eine Wende vollzogen hat in ihrer Mehrheit. Die Gegenposition war eine kleine Minderheit. Rosa Luxemburg hat an Selbstmord gedacht. Und die Sozialdemokratie hat in ihrer Mehrheit und die Gewerkschaften noch offensiver als die politische Partei, die Sozialdemokratie, haben beschlossen, also die Kriegspolitik des Deutschen Reiches zu unterstützen. Das ist Burgfrieden, der von oben ausgerufen wird. Ein bisschen, ich habe es in meinem Buch über die Zeitenwende von Olaf Scholz, kommt es da wieder, dass er sagt, jetzt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der schafft eine völlig veränderte Sicherheitssituation. Jetzt müssen wir alle zusammenstehen und insbesondere die Gewerkschaften müssen auch zusammen mit der Regierung und den Arbeitgebern und den Wissenschaftlern, so wie das vor 50 Jahren in der konzertierten Aktion der Fall gewesen ist, müssen jetzt alle zusammenstehen, um diese neuen Herausforderungen, die durch die russische Politik also entstanden sind, das wäre sozusagen der Burgfrieden der Zeitenwende. Gut, danke dir, Frank. Schosch, was müssen wir wissen über den Begriff der Sozialpartnerschaft? Sozialpartnerschaft ist dasselbe wie Buchführung. Danke, Schosch. Vielleicht verrät er uns später noch was über die Entstehung und dem Stinnes-Legien-Abkommen, aber wenn nicht, steht alles in dem Buch. Ulf, erzählst du uns was zur Wirtschaftsdemokratie? Ja, also Wirtschaftsdemokratie, wie der Name schon sagt, das bedeutet, dass eben Demokratie von dem rein der formalen Ebene der Politik eben auch auf die wirtschaftliche Ebene ausgedehnt wird. Gerade von den Erfahrungen, die die Arbeiterbewegung und die Gewerkschaftsbewegung gemacht hat, dass eben Ökonomie oder große Konzerne häufig mehr zu sagen haben als irgendwelche gewählten Parlamente und eben im Betrieb nicht das Prinzip gibt, wir stimmen mal darüber ab, wie wir produzieren, und wir sprechen gemeinsam darüber, was produziert wird, wird es eben von allen, nämlich dem Unternehmer, bestimmt oder einer kleinen Gruppe. Und dem gegenüber steht das Prinzip der Wirtschaftsdemokratie. Du hast es vorhin auch gerade schon in dem Gründungskongress in den vier zentralen Punkten genannt. Das sind im Prinzip die zentralen Punkte, die im klassischen Sinne den Begriff Wirtschaftsdemokratie bezeichnen, nämlich die Frage gesellschaftliche Planung, die Frage Überführung der zentralen Produktionsmittel in Gemeineigentum und die Frage der Mitbestimmung. Allerdings wird der Begriff Wirtschaftsdemokratie darüber hinaus auch verwendet, nämlich in der Frage von einer ausgedehnten Form der Mitbestimmung. Also die Frage, ob Mitbestimmung über das, was das Betriebsverfassungsgesetz aktuell hergibt, eben ausgedehnt wird. Unter den Bedingungen halt gab es diverse Verdi-Kongresse, die darüber diskutiert haben. Aber auch in der IG Metall wurde darüber sehr viel diskutiert. Gerade Hans Urban hat während der Bankenkrise das Thema wieder auf die Agenda gesetzt, wo zumindest in der IG Metall sehr stark über die Frage gesprochen worden ist, warum ist ein Betrieb eine nicht demokratische Zone oder sagen wir eine eingeschränkt demokratische Zone durch das Betriebsverfassungsgesetz? So, das war erstmal so ein bisschen Handwerkszeug von. Und jetzt würden wir uns dem ersten Problemfeld, dem gesellschaftlichen Problemfeld widmen. Ich nenne die vielleicht nochmal an der Stelle ganz kurz. Also das erste, worüber wir jetzt versuchen, so 20 Minuten ungefähr zu sprechen, sind Sozialkürzungen und die Rolle der Gewerkschaft bzw. des DGB in der Frage der Sozialkürzungen. Das zweite Problemfeld wird der Stellenabbau sein im Rahmen des Transformationsprozesses. Und das dritte ist die Frage nochmal nach Krieg und Frieden bzw. Krieg und Burgfrieden. Das sind so die drei großen gesellschaftlichen Fragen, die wir jetzt, denen wir uns widmen. Und wir fangen an eben mit dieser Frage nach den Sozialkürzungen. Das wissen wir hier alle. Deutschland ist ein Ungleichland. In keinem anderen Land in Europa ist der Reichtum so ungleich verteilt wie eben hier in Deutschland. Und Ulf, wir fangen vielleicht gerade mal mit dir an, erstmal in der Gegenwart, bevor wir da noch ein bisschen in die Vergangenheit, in die Zukunft blicken. Erstmal, um ein Bild zu zeichnen von der Gegenwart. Wie zeigen sich Krisenerscheinungen jetzt schon? Und wie sehen denn die aktuellen politischen Antworten auf die Verteilung der Krisenlasten aus? Ich würde das jetzt mal einem klassischen Beispiel machen, was gerade in Hessen passiert. Es wird gerade in Hessen über den Haushalt 25 diskutiert. Dort heißt es, es sollen 1,7 Milliarden Euro eingespart werden. Als die Operation Düstere Zukunft von Roland Koch 2003 gestartet worden ist, war von knapp 1 Milliarde Euro die Rede. Das Ergebnis bei Roland Koch war, unter der damaligen CDU-Alleinregierung, dass die Arbeitszeit der Beschäftigten der Landesbeschäftigten um eine Stunde auf 42 Stunden aufgeschoben worden ist. Es wurden Dienststellen zusammengelegt, gerade auch im Forstbereich ist ein klassisches Beispiel dafür. Der DGB hat mal ausgerechnet, durch diese Geschichten sind insgesamt 4.000 Vollzeitäquivalente im öffentlichen Dienst vernichtet worden. Gleichzeitig wurden Sonderzahlungen eingestellt. Das ist der Bereich, der direkt jetzt die Landesbeschäftigten getroffen hat. Im sozialen Bereich hieß es, dass die gesamte Infrastruktur zusammengehauen worden ist. Ob das Frauenhäuser war, ob das die Schuldnerberatung war, ob das Probenberatungsstellen waren, wurde alles zerstört, auch im ganzen Bildungsbereich. Es wurde Studiengebühren wurden eingeführt. Nebenbei hat das Land Hessen Tarifflucht begangen. Das ist ein klassisches Beispiel, was jetzt gerade wieder passiert. Also ich spreche davon von 1,7 Milliarden. Als das passiert war, waren es eine knappe Milliarde. Und natürlich ist der Haushalt größer. Aber es sind ungefähr 4,5% des Gesamthaushalts, der eingespart werden soll. Und 2003 haben wir als Gewerkschaften eine ziemlich große Demo in Wiesbaden auf die Beine gestellt. Es waren ungefähr 40.000 Leute da. Das, was wir halt jetzt in Hessen erleben, ist kein Sonderfall jetzt für Hessen. Ich hatte gerade mit einem Kollegen gesprochen, der jetzt in NRW arbeitet. Dort waren vor 3 Wochen aufgrund von den Kürzungen im Landeshaushalt, der allerdings, glaube ich, nur um die 700, in Anführungsstrichen nur 700.000 Euro betragen hat, 30.000 Kolleginnen auf der Straße. Also ordentliche Zahlen, um die Frage der Ungleichheit einfach nochmal aufzumachen. Die Armen werden in diesem Land halt immer ärmer. Es gab noch nicht so viel Armut in diesem Land. Dazu muss man sich nur die Armutsberichte sowohl des Statistischen Bundesamts als auch des Paritätischen Bundes durchlesen, dass inzwischen knapp 18% aller Menschen in der Bundesrepublik als arm oder als armutgefährdet gelten. Gleichzeitig gab es noch nie so viel Reichtum im Land. Letzte Woche gab es einen Bericht darüber, was Manager in diesem Land der Spiegel hat gefragt, was sie verdient haben. Ich glaube, ein VW-Arbeiter im Moment würde antworten, was auf die Frage, was sie verdienen, ein paar um die Backen. Ja. Und das allein ein VW-Manager, der dieses Jahr über 10 Millionen Euro bekommen hat und gleichzeitig Beschäftigte 10% ihres Lohns einsparen sollen, das sagt, glaube ich, sehr viel über Verteilung und Umverteilung in diesem Land. Aber da gilt der alte Spruch, wenn man den Armen nichts nimmt, kann man auch den Reichen nichts geben. Und das ist Aufgabe der Gewerkschaften, einer Gewerkschaftsbewegung oder einer Arbeiterbewegung oder einer politischen Linken, dem was entgegenzustellen. Und was man dem entgegenstellen kann, da würde ich jetzt einfach mal weitergeben. Ja, dank dir. Ein bisschen was dazu vielleicht auch noch nachzulesen. Ulf hat einen Artikel in der UZ veröffentlicht im Oktober, Operation Düstere Zukunft 2.0. Und da wird nochmal auf diese 2003, die Ära Koch, nochmal ein bisschen genauer eingegangen. Also kleine Leseempfehlung, da wird das nochmal ein bisschen genauer betrachtet. Wir möchten aber auch heute in die Vergangenheit gucken, um zu sehen, ob es schon historische Merkmale gab, wo Sozialkürzungen bereits eine Rolle gespielt haben in der deutschen Geschichte und wie sich deutsche Gewerkschaften in diesem historischen Kontext in der Vergangenheit vielleicht mal anders verhalten haben oder genauso verhalten haben. Und dazu möchte uns der Schosch was erzählen. Ja, ich werde immer ein bisschen nervös, wenn gesagt wird, ja, die Sozialkürzungen seien die eigentliche Herausforderung. Die Sozialkürzungen sind ja meistens Ergebnis von Vorgängen, die vorher passiert sind. Veränderung des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses. Und da ist das Kapital immer ein bisschen schneller als die Gewerkschaften. Das hat die Gewerkschaften meistens immer nur in der Defensive sind oder ja, und zu spät kommen. Das ist kein Vorwurf, sondern drückt ein Kräfteverhältnis aus. Und der Druck kommt meistens von außen, nicht aus dem Sozialsystem, sondern aus der Politik. Da fallen mir drei Beispiele an. Wir hatten ja 1928 eine Reichstagswahl, die noch einmal nach langer Zeit einen sozialdemokratischen Reichskanzler gebracht haben, Hermann Müller. Große Koalition damals, die reichte von der SPD bis zur Deutsche Volkspartei, das waren die Nationalliberalen, vergleichbar der heutigen FDP. Und dann bahnt sich die Krise an, 1929, und dann machen die Unternehmer mobil, machen eine große Denkschrift, Aufstieg oder Niedergang, und sagen eigentlich im Klartext, die SPD muss da raus. Sie meinen aber gar nicht die SPD, die ist immer ungefährlich, sondern die Gewerkschaften müssen raus. Denn in der vorangegangenen Bürgerblockkoalition, der bürgerlichen Koalition, das sind Dinge passiert, die den Unternehmern eigentlich nicht passen können. Zum Beispiel die Einführung der Arbeitslosenversicherung 1927, Reichsanstalt für Arbeit. Das bedeutet ja Erhöhung der Lohnnebenkosten. Und die Unternehmer kommen zu dem Ergebnis, das kriegen wir nicht weg, solange wir nicht die SPD aus der Regierung aushaben. Und es gelingt ihnen dann, in Kombination mit der damaligen FDP, nämlich der Deutschen Volkspartei, die SPD rauszukippen aus der Regierung. Da hört die Weimarer Republik auf zu bestehen. Denn seitdem, seit 1930, wird die Weimarer Republik nicht mehr parlamentarisch regiert, weil es keine parlamentarischen Mehrheiten mehr gibt, sondern durch das Militär in Person von Hindenburg und seiner Kamarilla. So, das stellen wir uns die Gewerkschaften vor. In einer Situation, in der Massenarbeitslosigkeit ausbricht, da ist also vorher etwas passiert. Es gibt viele Jobs, die ich nicht haben möchte, auch nicht den Job eines Gewerkschaftsführers in einer solchen Situation. Weites Beispiel, eine neuere Geschichte. Wir haben eine rot-grüne Koalition 1998, die wiedergewählt wird 2002. Und kaum war sie gewählt, gibt es einen Shitstorm der veröffentlichten Meinung gegen den Finanzminister. Das war damals Lafontaine. Und das englische Massenorgan, die Sun, stellt die Fragen, ist das der gefährlichste Mann Europas? Und der Kanzler erschrickt furchtbar, weil er sagt, ich kann doch nur regieren. Ich kann nicht regieren gegen das Kapital, nicht regieren gegen die Bildzeitung, nicht regieren gegen die Bilder Sonntag. Und der Rest in dem Regen stillen. Dann wird er nochmal gewählt, 2002. Und im Winter 2002, inzwischen ist was passiert, 2000 wird gegründet, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft von der Elektro- und Metallindustrie. Und die agitieren auf ganz breiter Front. Trotzdem wird er nochmal gewählt, 2002. Und dann geht der zweite Shitstorm los. Und da weiß, gegen Kapital, Klotzer und Bild ist nichts zu machen, bringt er dann seine Agenda 2010. Was dann dazu führt, dass er 2005 erstmal die interessanter Fall. Die SPD wird ja nicht aus der Regierung gekippt, sondern sie bleibt 2005 in der Regierung. Von den 16 Merkel-Jahren war die SPD 12 Jahre in dem Arbeitsministerium vertrieben. Und wir haben dann eine Kanzlerin, die keine sozialen Grausamkeiten mehr begehen muss, weil vorher Schröder das schon gemacht hat. Auch da haben wir schon eine Veränderung von außen herbeigeführt, im politischen Feld, die dann auch auf das Sozialsystem sich ausprägt. Und drittens natürlich Scholz mit seiner Zeitenwende. Da haben wir wieder den Schlag von außen und das wirkt sich dann auf wie zur Rechtfertigung für soziale Kürzungen. Ich fürchte, dass wir heute Abend vor allem über diese politischen Rahmenbedingungen reden müssen, insbesondere weil diese politischen Rahmenbedingungen sich ja so gestalten, dass wir unter Umständen in absehbarer Zeit auf noch viel schlimmere Dinge reden müssen als nur über Sozialkürzungen. Mir wäre jetzt noch ein weiteres Beispiel auch von der Weimarer Republik. Sparen in der Krise, das hat bei Brüning auch nicht geklappt. Er hat da probiert, mit verschiedenen Notstandsverordnungen auch hart durchzugreifen. Und das ging auch richtig nach hinten los. Und eine ähnliche Kopie von diesem Vorgehen von Brüning erleben wir jetzt halt eben auch wieder in Hessen und vielleicht auch auf gesamter Bundesebene. Aber wir wollen auch, wie gesagt, in die Zukunft, nachdem wir jetzt in die Gegenwart mit dem Ulf geblickt haben und in die Vergangenheit mit dem Schosch, möchte der Frank uns ein bisschen was erzählen. Was leiten wir jetzt daraus ab, aus diesen Erkenntnissen? Was für eine Handlungsmaxime für die Gewerkschaften muss jetzt folgen, damit auch eine Politik entsteht, die im Interesse der vielen und eben nicht der wenigen ist? Ja, wenn ich das wüsste. Noch haben wir dich eingeladen. Ja. Also, mir liegt daran, als ich auch im Vorfeld darüber nachgedacht habe, wie wir heute Abend dieses Programm gestalten. Und das ist ja sehr verdienstvoll, dass ihr das so strukturiert habt. Aber ich will eine Vorbemerkung machen, auf die ich dann zurückgreifen kann, wenn wir über die Zukunft reden. Ihr habt den Marx zitiert, Lohnpreis, Profit, das tun wir auch immer wieder. Aber die Grundfrage ist, was ist eigentlich eine Gewerkschaft? Was ist eigentlich Gewerkschaft? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, in der heutigen Zeit diese Frage immer mal wieder zu stellen, weil davon eine ganze Reihe von auch dann konkreteren Fragen von Politik und so weiter abgeleitet sind. Gewerkschaften sind ja, darauf hat sich der Marx bezogen, natürlich in ihrer Zeit hatten sich erste Gewerkschaften, Gewerkschaftsgründungen in England als erstes, aber dann auch in Deutschland und so weiter entwickelt. Was sind Gewerkschaften? Gewerkschaften sind der Zusammenschluss von Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern, die sozusagen sich als kollektive Macht konstituieren, um der Übermacht des Kapitals, die sich aus der individuellen Verfügung des Arbeitgebers über die Arbeitskraft, die wahre Arbeitskraft ableitet, um dieser eine Gegenmacht entgegenzusetzen. Und diese Gegenmacht über verschiedene Instrumente der Machtausübung verfügt. Dazu ist das Wichtigste sozusagen der Streik, die Niederlegung, die Verweigerung der Arbeitskraft. Und dieses Verhältnis von individueller Verfügung des Kapitalisten über die wahre Arbeitskraft deren Verwertung den Mehrwert produziert, auf der einen Seite. Dafür ist Schorsch zuständig mit G-Strich. Aber auf der anderen Seite sozusagen der kollektive Zusammenschluss und die Solidarität, die da in diesem kollektiven Zusammenschluss ist, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, weil in der ganzen Rechtsentwicklung, also Rechtsentwicklung, Verfassung, Arbeitsrecht und so weiter, ja, die Gewerkschaften kämpfen für das kollektive Arbeitsrecht. Das kollektive Arbeitsrecht ist das Tarifrecht, das ist das Mitbestimmungsrecht. Wolfgang Däubler, sage ich jetzt mal, verkürzt, der darüber immer ja sehr viel geschrieben hat. Und noch heute vor den Arbeitsgerichten, der individuelle Arbeitsvertrag ist die Grundregelung der Verausgabung der Arbeitskraft und der Verfügung des Arbeitgebers über die Arbeitskraft. Und dem steht entgegen das kollektive Arbeitsrecht, das auch Rechte von Gewerkschaften, Mitbestimmung, Betriebsverfassungsgesetz und so weiter bis hin zu den Sozialgesetzen. Das ist ein permanenter Widerspruch, der natürlich ein Ergebnis des Klassenkampfes ist in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und sich vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinzieht. Warum sage ich das jetzt als Vorbemerkung zu dem, was wir in die Zukunft denken sollen? Wir sind wieder eingetreten in eine Phase, wo in der Ideologie und Politik der herrschenden Klasse das Union-Busting, das heißt die Zerstörung von Gewerkschaften nach dem amerikanischen Vorbild, sozusagen zu einer Hauptlinie ihrer Politik geworden ist. Und zwar vor allem in Bereichen, in denen die Veränderungen in der Innenstruktur des Kapitalismus in den letzten 50 Jahren, sozusagen in den großen Übergängen vom industriellen Kapitalismus zum Dienstleistungskapitalismus, zum digitalen Bereich und so weiter, mit den neuen Sozialstrukturen eines Prekariats, dort gewissermaßen alte Strukturen der Gewerkschaften im industriellen Bereich vorhanden sind, die stark sind, während auf der anderen Seite Gewerkschaft neu gegründet werden muss, in Bereichen, in denen es bislang oder wenig gewerkschaftliche Erfahrungen, Traditionen und Erfahrungen gegeben hat. Das ist ein Merkmal der gegenwärtigen Situation und auch natürlich der zukünftigen Entwicklung, die in den Gewerkschaften eine große Rolle spielt. Auf einer ganz oberflächlichen Ebene in der Organisationsstruktur der Gewerkschaften, dass wir die alten Industriegewerkschaften haben, das sind die IG Metall, ist die führende Gewerkschaft in diesem Bereich, und dass wir in dem Dienstleistungsbereich die Gewerkschaft Verdi haben, das sind ja auch riesige Veränderungen, die da durch Organisationsfusionen und so stattgefunden haben in diesen 75 Jahren. Aber dass wir immer mehr Bereiche haben, das zeigt sich in anderen Ländern wie den USA besonders deutlich, in denen es sozusagen Gewerkschaft neu gegründet werden muss. Und zwar in Kämpfen, wo Lohnabhängige, die in den verschiedenen Bereichen erkennen, dass nicht nur Ausbeutung zu möglichst optimalen Bedingungen das Interesse des Kapitals ist, sondern dass politisch Union-Busting betrieben wird. Das heißt, dass verhindert werden sollen, dass dort Gewerkschaften entstehen können. Das ist in Deutschland auch ein Feld, in dem große Rechtsanwaltspraxen in der Zwischenzeit bestehen, die dieses Geschäft mit hohen Einkünften betreiben. In den USA ist es sozusagen durchgehend. Und wenn wir jetzt überlegen, wie mit der Wahl von Trump Elon Musk sozusagen zum Mitglied dieser Regierung wird und dieser Elon Musk jetzt schon einen Artikel geschrieben hat, wo er sich vorstellt, was er mit der Regierung Trump also vorhat. Der strebt einen drastischen Personalabbau in den Regierungsbehörden, Streichung von Subventionen sowie Deregulierung an. Eine überbordende Bürokratie sei eine existenzielle Bedrohung für die US-Demokratie und so weiter. Also das ist jetzt die Umschreibung aus der amerikanischen Diskussion. Einzelne Bestandteile davon haben wir natürlich hier bei uns natürlich auch in der Programmatik, oder ich lese das jeden Morgen in der FAZ, die ich leider mir morgens zum Frühstück nicht gönnen, sondern zumuten muss. Da entstehen neue Fragen, die auch die Zukunft der Gewerkschaften in hohem Maße betreffen, übrigens nicht nur bei uns, sondern in allen Ländern, vor allem in den USA, wo ganz viele neue Gewerkschaftsgründungen stattfinden, in den Kämpfen, in denen aber dann diese Grundelemente von, was ist Gewerkschaft? Der solidarische Zusammenschluss und Kampf von Menschen, die sich wehren gegen die Zumutung der Übermacht des Kapitals, das sich sozusagen auf sein Recht beruft, Arbeitskraft auszubeuten und gleichzeitig zu bestimmen, alleine zu bestimmen über die Arbeitsbedingungen, über den Lohn, über und so weiter und so fort. Das sind Entwicklungen, die leider auch in Europa, allerdings unter anderen Bedingungen, weil in Europa, anders als in den USA, historisches Ergebnis ist, dass stärker sozialstaatliche Regulierungen vorhanden sind in unterschiedlichem Ausmaß. Das ist ein Ergebnis, das die sozialdemokratischen Parteien, auch kommunistischen Parteien nach 1945 in Europa, auch in der Politik und der Gesetzgebung und so weiter, eine größere Rolle gespielt haben als in den USA. Aber wir erleben das auch hier, dass wir jetzt, und das ist eine große Herausforderung für die Gewerkschaften, dass wir erstens im Zeiten der sogenannten Zeitenwende, das heißt des Primats der Sicherheitspolitik und der Aufrüstung, zweitens der Krise, nicht nur in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sondern insbesondere der Krise des speziellen deutschen Modells, nämlich die Führung in Europa auszuüben über die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland Exportweltmeister war und auch noch nach wie vor ist, mit der starken Rolle der Industrie, nämlich der Automobilindustrie und des Zuliefererbereichs der Elektroindustrie, und dass diese Vorteilsposition oder Stärke der deutschen Wirtschaft im Kontext der Europäischen Union als Führungsposition, dass die, wenn ich wiederum die FAZ zitiere, derzeit erodiert, das heißt, sie löst sich auf, sie verfällt. Das wird als eine der entscheidenden Hintergründe für das Scheitern der Ampelkoalition angegeben wird und das Versagen der Regierung mit dieser Frage überhaupt umzugehen. Und da jetzt ist für die Gewerkschaften natürlich tauchen riesige Probleme auf. Die Gewerkschaften im Industriebereich, da wo sie starke Positionen haben, wie die IG Metall, sagen wir bei VW, hat sie sehr starke Positionen. Ich saß mit Betriebsräten zusammen vor Jahren, da hat er dann gesagt, das ist der letzte sozialistische Betrieb in Europa, VW, weil IG Metall dort über den Betriebsrat und die Vertrauensleute und so weiter unheimlich starken Einfluss hat. Diese Positionen sollen jetzt auch nach den Interessen gewissermaßen der neoliberalen Kapitalvertreter im Zuge dieses Deindustrialisierungsprozesses geschliffen werden. Gleichzeitig sollen natürlich Sozialausgaben, das sage ich jetzt mal sehr verkürzt, aber es steht so in der FAZ, Kanonen statt Butter. Also wenn wir so aufrüsten, müssen die Sozialausgaben müssen zurückgefahren werden. Und ich denke, das werden sozusagen die entscheidenden politischen Auseinandersetzungen für die nächsten Jahre sein, die auch in den Gewerkschaften ausgetragen werden müssen. Man muss nur davon ausgehen, jetzt sich keine Illusionen machen, nämlich wir haben in den Gewerkschaften eine dominante Tendenz, die auch mit der Sozialdemokratie, der Politik der Sozialdemokratie übereinstimmt, die jetzt versuchen, gewissermaßen diese Probleme über sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kapital und Regierung zu lösen und gewissermaßen Übergangsregelungen zu schaffen, die sowohl, ja, sagen wir, für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die entlassen werden, einigermaßen eine Abfederung, wenn sie also ausscheiden aus dem Produktionsprozess, wenn sie arbeitslos werden. Das hat man ja im Bergbau hat man das gemacht und auch in anderen Bereichen. Da ist überall, da hat man, Bergbau ist ja praktisch stillgelegt worden, andere, da ist nirgendwo eine revolutionäre Bewegung entstanden, da im Ruhrgebiet, da gibt es nur noch Bergmann-Kapellen oder sowas, die da rummarschieren. Ja, ich komme zum Schluss. Machen wir gleich weiter an der Stelle. Ja. Ja. Also, weil es ist ja nur unser erstes großes Problemfeld, wir haben ja noch weitere und da gehen wir, also die Punkte, die du jetzt schon mit angestoßen hast, die kommen ja gleich nochmal in Gänze. Solidarische Werbung. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, Jetzt geht's um die linke und marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt. Im Juli 2024 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass die Junge Welt weiterhin in den jährlichen Berichten des sogenannten Verfassungsschutzes als linksextremistisch und damit als verfassungsfeindlich aufgeführt werden darf. Das erklärte Ziel des bürgerlichen Staates ist es, der Jungen Welt den finanziellen Nährboden zu entziehen. Unterstützt die Junge Welt gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Holt euch das Sommeraktionsabo oder verschenkt es an Genossinnen und Genossen. 75 Ausgaben der Tageszeitung Junge Welt für 75 Euro. Bestellt auf jungewelt.de/Aktionsabo. Das Abo endet automatisch. Solidarität jetzt. 3000 Abos für die Pressefreiheit. Du hast das Thema ja schon ein Stück weit angeschnitten, nämlich unser zweites großes Problemfeld des Stellenabbaus und des Transformationsprozesses. Und ich habe in den letzten Tagen, als ich die Zeitung gelesen habe, habe ich nur mal so oberflächlich mir heute hiermit aufgeschrieben, in welchen Unternehmen in Deutschland eigentlich momentan größere Kündigungswellen bis hin zu Werkschließungen anstehen. Das ist Siemens mit gleichzeitigen Rekordgewinnen, Schaeffler, Automobilzulieferer, Krupp, vor allem die Stahltochter, DB Cargo, Tochter, DB-Tochter, also von der Deutschen Bahn, Conti, Intel. Wir begleiten alle die Kämpfe von VW mit und so weiter. Also die Liste wird deutlich länger, aber das sind jetzt nur mal da, wo wir von gleich mehreren Zehn oder Tausenden bis Zehntausenden Betroffenen sprechen auf einen Schlag. Von der deutschen Metall-Elektroindustrie, da gibt es den Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf. Und der hat das Ganze mal versucht, so ein bisschen zu beziffern. Ich glaube, bei der Funke Mediengruppe hat er das zum Besten gegeben. Ich erwarte, dass wir in der Metall- und Elektroindustrie in den nächsten 5 Jahren 250.000 bis 300.000 Arbeitsplätze verlieren könnten. Das sind Zahlen, die zeigen, glaube ich, deutlich, wie massiv die Krise ist und wie die Krise auch abgewälzt wird auf die lohnabhängige Klasse. Und Frank hat das ja schon ausgeführt, ne? Das sind ja alles Dinge, die wir begreifen müssen. Eine Gewerkschaft ist natürlich eine, ich würde mal sagen, notwendige Bedingung, aber darauf folgt eine hinreichende Bedingung, nämlich die des Klassenbewusstseins, um diesen Kampf dann auch klassenbewusst zu führen. Vielleicht fangen wir da an der Stelle mal an, Frank. Ich habe jetzt nur irgendwelche Namen genannt, irgendwelche Firmennamen, wo gerade sozusagen die Kacke am Dampfen ist. Kannst du uns, du hast es gerade eben ja schon in Grundzügen gemacht, nochmal kurz umreißen, wo wir gerade in der Frage des Transformationsprozesses gerade stehen in der Gegenwart? Oh, in dem, was ich versuche, so zum Begriff der gegenwärtigen Konstellation, in der wir leben, ein bisschen zum Verständnis beizutragen. Ich erlebe das übrigens, ich komme noch relativ häufig auf Gewerkschaftsversammlungen und werde auch relativ häufig noch eingeladen und stelle dabei immer wieder fest, dass es, wenn man dann so eine Konferenz kommt oder in so ein Seminar kommt, da sitzen da 150 eine neue Generation von jungen hauptamtlichen Sekretärinnen und Sekretären. Sag mal, zuletzt war ich bei der IG Bau, früher Georg-Leber-Gewerkschaft und so weiter. Da spürst du ein unheimliches Interesse, dass da jemand versucht, mal zu erklären, in welchen Zeiten wir eigentlich leben. Weil dieses, ich fange meine Vorträge auch meistens mit diesem Zitat an, was auch Frau Merkel dann irgendwann mal verwendet hat. Die Zeit ist aus den Fugen. The time is out of joint. Das ist von Shakespeare aus Hamlet. Aber das ist so geläufig geworden und es gibt viele andere Begriffe dafür. Und in dieser Krisensituation, das ist inzwischen ja nicht mehr nur eine Erfindung von Marxisten, sondern das ist herrschender Diskurs, da laufen verschiedene jetzt Entwicklungstendenzen zusammen. Einerseits eine große Transformationsprozess in der Struktur des Kapitalismus. Also wir haben in den 80er, 90er Jahren, da haben wir alle über Globalisierung, Finanzialisierung und so weiter geredet. Jetzt erleben wir zusätzlich dazu unter dem Stichwort Digitalisierung, nochmal eine Veränderung in der Struktur des Arbeitens, in der Zusammensetzung der Arbeiterklasse, der Reduktion der lebendigen Arbeit aus dem Produktionsprozess, der dazu führt. Zweitens erleben wir eine große Veränderung in den weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Machtkonstellationen. Ich sage das jetzt sehr verkürzt, können wir streiten drüber. Niedergang des Westens, Aufstieg Ostasien und gleichzeitig Aufstieg der Volksrepublik China, Aufstieg der Verbindungen, die um die Volksrepublik China, Stichwort BRICS und andere, führen dazu, dass sozusagen auf der weltpolitischen Ebene der Niedergang des Westens deutliches Merkmal ist. Diese Konferenz in Rio, die da gerade stattgefunden hat, ist ein weiteres Beispiel dafür. Der Biden und der Scholz, die da hingefahren sind, da haben die anderen, der Lula hat mit denen eine Erklärung gemacht. Das ist das, was ungefähr bei dem BRICS-Gipfel zurzeit formuliert wird, wenn die für ein neues multilaterales Weltwirtschaftssystem plädieren. Und der Westen hat dort, sie haben noch nicht mal die Russen verurteilt. Also auch das Thema kann man sehr ausführlich und länger diskutieren. Aber es gehört zu dem, was wir als Zukunftsperspektiven da mit berücksichtigen werden müssen. Und es heißt gleichzeitig auf der Ebene der inneren Entwicklung in unseren hochentwickelten kapitalistischen Staaten, dass wir die Polykrise oder Multiplikkrise seit 2008/2009 haben, die dazu führt, dass auf der politischen Ebene die Regierungen erstens nicht mehr mit den Krisen fertig werden, abgewählt werden, weil sie versagen, und zweitens aber der Unmut von unten sich darin artikuliert, weil die Linke geschwächt ist. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts ist die große Linke politisch verschwunden. Der Unmut von unten artikuliert sich politisch nach rechts. AfD überall und jetzt mit Trump und so weiter. Und das ist die Konstellation, die für die Gewerkschaften extrem gefährlich ist, weil nämlich da sich abzeichnet in unseren Gesellschaften eine Bündniskonstellation für eine mögliche Stabilisierung, nämlich zwischen einem, ich sage Carl Schmitt und Hayek als Bündnis von den Theoretikern her, Carl Schmitt, starker Staat, Ordnungsstaat von oben, mit der Nähe zur, ja, Carl Schmitt, der Nähe zum Faschismus, aber, und Hayek, ein Staat, der so Staat ist, als Ordnungsstaat, dass er als Sozialstaat zurückgefahren wird. Das sind meiner Ansicht nach die beiden Haupttendenzen und auch Gefahren, wie sich das im Einzelnen politisch artikuliert. Die Hoffnung, die wir haben müssen, ist, dass sozusagen der Unmut von unten auf der gewerkschaftlichen Ebene auch sich in einer neuen Bereitschaft von sozialen und politischen Kämpfen artikuliert. Das Jahr 1923 war eines der streikintensivsten Jahre in der neuen Geschichte. Es waren wieder Zahlen wie in den 70er Jahren, die waren sehr streikintensiv. Und das ist eine der Schlüsselfragen, weil es dabei Streiks werden von Gewerkschaften geführt und unterstützt. Und weil da die führenden Gruppen in den Streiks kommen aus dem Dienstleistungsbereich, aus dem Infrastrukturbereich, Verkehr, Gesundheit, Bildung, Lehrerinnen und Lehrer, auch Polizisten und so weiter, stehen plötzlich an der Spitze von Streikkämpfen. In den 70er Jahren waren es Automobilarbeiter. Also das sind neue Entwicklungen, die sehr aufregend, aber auch hoffnungsvoll sind. Denn, dann höre ich auf, mache noch zwei Sätze, nach einer langen Phase, auch für die deutschen Gewerkschaften, wo es abwärts ging, seit den 80er, 90er Jahren, Mitgliederverluste, starke Mitgliederverluste, Zurückgang von Deckung von Tarifvertrag und so weiter und so fort, ihr kennt vielleicht die Zahlen dazu, gibt es zum ersten Mal wieder Unions in England oder Amerika, sagen, the unions are back. Und die Unions, die back sind, das sind zum Teil ganz neue Formationen, die sich bilden in konkreten Auseinandersetzungen gegen Union-Busting, aber natürlich auch in den alten starken Bereichen, wo allerdings, das sehen wir an dem deutschen Beispiel, die rechte IG Metall wird ganz große Probleme haben, jetzt mit dieser neuen Konstellation umzugehen. Ich gehe davon aus, dass sie nicht jetzt Generalstreik proklamieren, das können sie eh nicht, das ist jenseits aller Vorstellungen, sondern dass sie erstmal versuchen, Modelle auszuarbeiten für eine mögliche Verständigung im Interesse der Beschäftigten, um Interesse des Einflusses, den sie über ihre Betriebsräte und Vertrauensleute in den jeweiligen Betrieben ausüben können. Aber das ist ein ganz widersprüchliches Geschäft, Tim. Ja, danke dir, Frank, wo du gerade Generalstreik gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob es viele mitbekommen haben, aber es wurde ein Generalstreik ausgerufen diese Woche. Hat das irgendjemand mitgekriegt? In Griechenland. Also es wird schon auch noch auf der Ebene gekämpft, auch mit diesen Mitteln. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass wenn wir so ein großes Fass aufmachen wie die Geschichte und die auch die Aktualität der Gewerkschaften und dann auch noch eine Perspektive liefern wollen, bleiben halt ein paar Sachen, müssen wir ein bisschen reduziert darstellen. Das ist schade, aber da hoffe ich dann auch nachher aufs Publikum, dass da noch bestimmte Punkte nachgehakt wird. Aber jetzt wollen wir nochmal mit dem Schosch zusammen in die Vergangenheit gucken. Ich dachte mir erst bei der Frage des Transformationsprozesses, Vergangenheit dachte ich zuerst an die Bergbaugeschichten in England, das in den 80ern, als ja 84 die großen Streiks waren, unter der, ich nenne die mal, weil du gerade Hayek angeführt hast, die Hayek-Priesterin Maggie Thatcher. Das waren ein Jahr britische Bergarbeiterstreiks, die leider verloren gingen, haben die britischen Gewerkschaften nachhaltig stark geschwächt. Das wäre so ein klassisches Beispiel, glaube ich, für Transformationsprozesse und wie die Gewerkschaften diesen Kampf geführt haben. Schosch, du hast uns aber noch ein älteres Beispiel mitgebracht. Ich habe bei dem, was ich gehört habe, mich so ein bisschen aufgehängt an dem Begriff der Transformation und mich vor einiger Zeit immer sehr stark gewundert, dass gerade linke Gewerkschaftsfunktionäre den Begriff der Transformation so positiv besetzt haben. Unter Umständen gilt für Transformationen im Produktionsprozess etwas Ähnliches wie das, was ich vorhin über das Verhältnis von politischen Machtverschiebungen und dann Sozialpolitik anschließend gesagt habe, dass da Basisprozesse ablaufen, die dann veränderte Tatsachen schaffen, die schwer zu korrigieren sind. Wir haben eine Transformation in den 20er Jahren gehabt. Zwischen 1924 und 1928. Das lief damals unter einem anderen Begriff, nämlich den Begriff der Rationalisierung. Da wurde stark in Rationalisierung investiert. Und am Ende dieser goldenen 20er Jahre hat in Teilen des Kernbereichs der Produktion schon sich die Arbeiterklasse verändert. Das sind Prozesse, die schleichen. Passiert da gar nicht viel. Aber wenn dann plötzlich ein Einbruch von außen, nämlich die systemische Krise von 1929, ausbricht, merkt man plötzlich, es entsteht, jetzt wird plötzlich abgespeckt. Jetzt gucken wir, wer ist da überflüssig. Und dann sind plötzlich gerade die radikalen Kräfte in Gewerkschaften ganz stark geschwächt. Du hast einen technologisch-ökonomischen Basisprozess, auf den dann nicht rechtzeitig reagiert, was soll ich sagen, wurde oder werden konnte. Und jetzt haben wir nun etwas Ähnliches, Frank hat es angesprochen, wir haben ja nun einen Typus des Kapitalismus gehabt bisher, der auf zwei Säulen ruhte. Das eine ist die lebendige Arbeitskraft und das andere ist das, was man so das konstante Kapital nennt. Rohstoffe, Maschinen und so weiter. Und diese Rohstoffe beruhten auf einer energetischen Basis, die karbonisiert war. Und aus Gründen, die jetzt allgemein diskutiert wird und die auch richtig sind, wird offensichtlich ein neuer Kapitaltyp entstehen, der nicht mehr so stark auf fossile Energien setzen kann. Das ist wohl das, was man meinte, das müssen wir gemeinsam gestalten, nicht? Das hören wir dann immer. Und zugleich beobachten wir auch, wie im Verhältnis von lebendiger Arbeitskraft und gegenständlicher Arbeit, wie Marx das nennt, eine Verschiebung stattfindet. Eine Verschiebung, die im Grunde schon läuft, seit es den Kapitalismus gibt, aber jetzt sehr stark nicht vor nicht, dass die lebendige Arbeitskraft abgestuft wird, auch durch künstliche Intelligenz, und die vergegenständliche Arbeit immer stärker zunimmt. Das ist auch ein Basisprozess, der jetzt läuft. Und da haben wir noch so Apparate wie Gewerkschaften, Parteien und solche Dinge, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie notwendigerweise nicht rechtzeitig darauf reagieren können. Und da will ich ja auch gern mitmachen, wenn man sagt, oh, die Kräfteverhältnisse verändern sich, also der Westen steigt ab und der Süden steigt auf. Und in den Gewerkschaften ändert sich etwas, die Industriegewerkschaften sind nicht mehr so wichtig, umso wichtiger sind aber die intellektuellen Gewerkschaften. Das würde aber dann doch bedeuten, dass ein ganz anderer Typ der Gewerkschaften entstehen wird, bei dem sich zurzeit eigentlich nur abzeichnet, dass es im Grunde die Leichtbewaffneten sind, nicht? Verdi, GEW und sonstige Formationen, die da zunehmen, wo die Industriegewerkschaften eben nicht mehr große Bedeutung haben und dass die Teile der Arbeiterklasse ganz logisch reagieren, indem sie sagen, das bedroht uns. Wir wollen das eigentlich nicht. So dass die AfD zum Beispiel jetzt die Arbeiterpartei in Deutschland ist. Das sind ja nun Dinge, die wir auch noch mitbedenken. Ich will jetzt gar nicht die Hoffnung für Frank jetzt verwässern. Im Gegenteil, ich teile sie ja. Hoffnung sind halt Hoffnung, nicht? Ich wollte nur noch ein paar retardierende Momente aufzeigen, wo es vielleicht noch schwerer wird. Ja, vielen Dank. Die Spielregeln sind, glaube ich, inzwischen klar. Gucken in die Gegenwart, die Vergangenheit. Und Ulf, was müssen jetzt, nach dem, was wir jetzt gerade auch gehört haben und nach dem, was wir wissen, wie müssen sich jetzt Gewerkschaften aufstellen, um in den Transformationsprozessen und Stellenabbau, was müssen Gewerkschaften tun? Armer Ulf. Also, ich würde mal so anfangen. Die Gewerkschaften fangen jetzt nicht heute an und schauen auf die Transformation. Also Transformation darunter ist teilweise beschrieben worden. Dazu gehören Dinge wie Digitalisierung. Dazu gehört natürlich die Dekarbonisierung, das heißt Weghalt von den fossilen Energieträgern. Mit der Folge eben, dass sich halt insgesamt im Produktionsprozess viele Dinge einfach verändern. Das ist aber nicht so, dass wir als Gewerkschaften das nicht vor 10 oder 15 Jahren gewusst haben. Wir haben da auch schon angefangen. Die IG Metall als klassische Industriegewerkschaft, die da sehr stark betroffen ist, hat schon vor über 10 Jahren einen Transformationsatlas entwickelt. Das heißt, man hat mit den Beschäftigten, man hat mit den Kollegen, mit den Betriebsräten in den Betrieben gesprochen. Was produziert er gerade? Wie sieht die Produktion aus? Was wird sich da verändern? Welche Potenziale der Veränderung, sowohl im positiven wie im negativen Sinne, sind da, um erstmal überhaupt einen nahen Überblick zu bekommen? Was kommt da eigentlich auf uns zu? Die Frage, bedeutet Transformation jetzt automatisch Massenentlassungen, Werksschließungen, so wie das gerade beschrieben worden ist? Oder sind die Ursachen der Werksschließen und der Massenentlassung, haben die zum Teil auch andere Ursachen? Erstens, natürlich ist das richtig, dadurch, dass sich Produktionsverhältnisse verändern, verändert sich natürlich auch Struktur der Arbeiterklasse. Das führt aber nicht automatisch dazu, wie man das jetzt aus früheren Untersuchungen aus den 90er Jahren aus den Vereinigten Staaten kennt, dass das jetzt zu massivem Arbeitsplatzabbau kommt, so nach dem Motto, dem Kapital geht die Arbeit aus, sondern es verschiebt sich was. Das heißt, so wie man das mal klassisch aus dem Industriebetrieb kennt, ich benutze immer gerne den Begriff von dem Apfel und der konkaven Röhre. Also früher war es halt ein Apfel oder jetzt ist es eigentlich immer noch ein Apfel. Das heißt, oben sind die Ingenieure, in der Mitte sind die Facharbeiter und unten sind die Angelernten und die Hilfsarbeiter. Das wird sich wahrscheinlich massiv verschieben. Das sind die Gründe, warum gerade Conti oder Bosch oder wer auch immer massiv eben in den Werkshallen Stellen abbaut. Ne? Und das ist ja nichts, was jetzt irgendwo passiert. Einfach um das nochmal klar zu machen, wir sitzen hier in Marburg, hier in Mittelhessen. In Bosch, bei Bosch wird gerade in Lolla wird da gerade was dicht gemacht. Es gibt kaum Betrieb, der nicht gerade mal einen Besitzer wechselt. Das Stahlwerk in Wetzlar soll gerade verkauft werden. Der neue Besitzer, der es offiziell noch nicht gekauft hat, hat schon der IG Metall letzte Woche oder vorletzte Woche angekündigt, dass er die Tarifbindung verlassen wird. Buderus Guss ist auch vor ein paar Wochen verkauft worden, genau wie die Gießerei in Lolla, die heißen jetzt Biden. Bei Buderus Guss bedeutet das, dass zwar die Kernbelegschaften erstmal nichts passiert, das heißt aber, dass bei Befristung unklar ist, wie es da weitergeht. Leiharbeiter sind kaum noch da. Ich will damit sagen, es verändert sich was in der Zusammensetzung der Struktur der Arbeiterklasse. Und das wiederum hat natürlich massive Folgen, auch wiederum auf Kräfteverhältnisse. Da müssen wir nämlich mal schauen. Es wurde gerade darüber gesprochen, wo die meisten Streiks stattgefunden haben, zwar im Dienstleistungsbereich. Wenn man jetzt die gesamten Streiktage und so weiter aufzählt, hat das aber auch sehr viel damit zu tun, dass Verdi einfach sehr viele Fachbereiche hat, sehr viele verschiedene Bereiche hat. Wenn man jetzt aber nochmal von den Gesamtzahlen ausgeht, von Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die sich an Streiks beteiligt haben, allein in den 3 Wochen Warnstreik jetzt in der Tarifrunde im UNE waren bundesweit 620.000 Kolleginnen und Kollegen im Streik. Das heißt, dort sind immer noch, ich würde schon sagen, unsere stärksten Bataillone, da kommt natürlich die Metallerblick wieder drauf. Und deshalb ist es aus gewerkschaftlicher Sicht, egal ob man jetzt bei Verdi organisiert ist, bei der IGBCE, bei der GEW oder sonst wo, oder der IG Metall, wenn diese Bereiche wegfallen, verlieren wir unsere stärksten Bataillone. Diejenigen, die als Tariflokomotive über viele Jahre fungiert haben. Und das hat wieder Auswirkungen auf die Kolleginnen und Kollegen, die im öffentlichen Dienst arbeiten, die im Chemiebereich arbeiten, die im Wissenschaftsbereich arbeiten, weil die harten Arbeitskämpfe sind nun mal vor allen Dingen dort geführt worden, wo letztendlich auch die Möglichkeit besteht, auch sowas wie ökonomischen Schaden und damit auch politischen Druck auszuüben. Und deshalb ist der erste Schritt meines Erachtens dieser Kampf um den Erhalt der industriellen Arbeitsplätze, hier in der Region, aber bundesweit auch, weil das Konsequenzen für alle anderen hat. Der nächste Schritt ist, sich darüber klar zu sein, dass die Kürzungen, die gerade, von denen wir gerade gesprochen haben, auch im Sozialbereich ja alle anderen auch treffen. Wenn über das Thema Bürgergeld diskutiert wird, so wie das jetzt geändert wird, dass die gleiche Debatte, die wir in den 2000er Jahren zum Thema Hartz hatten, Hartz-Gesetze hatten. Ne? Die Hartz-Gesetze haben sich doch nicht gegen die gerichtet, die schon aus dem Job draußen waren. Das ging immer darum, die Kernbelegschaften in Angstkulissen vorzubereiten. Du verlierst deinen Job, ist es Krise und nach einem Jahr hast du nichts mehr, dann darfst du zum Amt gehen. Das war doch die Strategie von Hartz IV. Es ging doch gar nicht darum, jemanden, der 4 Jahre arbeitslos war, jetzt in irgendeinen scheiß Eurojob reinzubringen, damit da irgendeine Statistik stimmt. Das war doch Beiwerk. Das war der kulturelle Überbau. Die ökonomische Basis hat darin bestanden, auf Kernbelegschaften, auf unsere stärksten Bataillone Druck auszuüben. Das im Prinzip, also es war ein Angriff auf uns alle und das muss uns auch in den aktuellen Situationen klar sein. Und zum Thema Transformation, also dass sich Produktion verändert, dass sich Produktionsweise im Kapitalismus in den letzten Hunderten von Jahren verändert hat, ist ja nichts Neues. Zu Beginn war die Reaktion, da waren wir Maschinenstürmer, haben gesagt, das ist blöd, wir hauen die Maschinen kaputt, sondern die Reaktion darauf muss doch sein, die Strategie, die wir wählen wollen, ist doch, wenn Veränderung der Produktion dazu führen kann, dass man von schweren Arbeiten entlastet werden kann, dass genau das passiert, dass wir über die Fragen von Arbeitszeitverkürzung reden, dass wir darüber reden, wie man Arbeit humanisieren kann und dann den Stichpunkt, nachdem ich zu Beginn gefragt habe, nämlich der Frage der Wirtschaftsdemokratie, nämlich darüber wieder dahin zu kommen, was hier auch Hansi Urban im Jahr 2009, 2010 auch nach vorne gebracht hat, aber auch in Verdi-Kongressen nach vorne gebracht worden ist, zu sagen, wir müssen selber wieder mehr mitbestimmen über das, wie produziert wird, was produziert wird. Und wir müssen dadurch verhindern, dass Krisen, Veränderungen der Produktion dazu führen, dass eben diejenigen die Krise ausbaden müssen, die vorher die Werte geschaffen haben. Das sind in meinen Augen die Punkte, die wir machen müssen. Das heißt, wir müssen Arbeitskämpfe über die Branchen hinweg verbinden. Ja. Wir müssen feststellen, wie Angriffe, die gegen einen Teil unserer Kolleginnen laufen, ein Angriff auf uns alle sind. Egal, ob die Kolleginnen im Produktionsprozess sind oder nicht, ob sie im Dienstleistungssektor arbeiten oder in der Industrie. Aber wenn wir uns hinstellen und sagen, ja gut, die Industrie geht halt kaputt, dann finden wir was Neues, dann organisieren wir uns woanders neu. Das halte ich für fatal. Ja, vielleicht zu viel. Hm. Ja, danke dir, Ulf. Völlig wider meine Erwartung sind wir gut in der Zeit. Wir das heißt, wir haben gleich mehr Zeit zum Diskutieren, gehen aber vorher noch gerade in die spannendste oder vielleicht auch kontroverseste Themenfeld des heutigen Abends, nämlich die Frage nach den politischen Positionen der Gewerkschaften des DGB in der Krieg- und Friedensfrage. Und ich lese mal ganz kurz was vor, was ich die Woche in der Zeitung gelesen habe. Heute ist die Atomkriegsgefahr größer denn je. Vor allem für unser Land, das in allen gesellschaftlichen Bereichen kriegstüchtig gemacht werden soll. Schon jetzt ist die BRD ein Pulverfass. Voller US-Atomwaffen und US-Stützpunkten. Ab 2026 sollen neue, erstschlagsfähige US-Mittelstreckenraketen stationiert werden. Der Kanzler hat die Zeitenwende ausgerufen, der sogenannte Verteidigungsminister die Kriegstüchtigkeit, Kanonen statt Butter prognostiziert der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts IFO. So alles zusammen 2% Ziel und 100 Milliarden Sonderverschuldung sind da überall mit eingepreist und werden auch schon als zu wenig deklariert. Das Mantra der Tage, Diplomatie runter, Rüstung hoch. Und in dem Setting frag nicht nur ich mich, sondern ist sicherlich generell eine Frage, wie verhalten sich Gewerkschaften in so einer gesellschaftlichen Situation? Und da natürlich auch die Frage, wie haben sie sich in der Vergangenheit verhalten? Waren Gewerkschaften immer eine starke Friedenskraft, auf die sich die arbeitende Klasse verlassen konnte, um ein grundsätzliches Interesse der arbeitenden Klasse zu vertreten, nämlich die des Friedens? Oder haben Gewerkschaften eine ganz andere Historie? Das möchten wir jetzt diskutieren. Ich packe das nochmal unter den Mantel des Artikel 69 der Hessischen Landesverfassung. Vielleicht ganz kurz die zwei Punkte, die darunter gelistet sind, die passen nämlich in den Kontext. Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. Jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig. Es wäre natürlich die Frage, ob man vielleicht auf der Grundlage einen Großteil der Bundesregierung im Bruch mit der Hessischen Landesverfassung verklagen könnte. Gut, aber erstmal nach ein paar polemischen Worten zum Einstieg. Ulf, wie ordnest du denn jetzt die Zeitenwende jetzt gerade politisch ein? Also ist die Militarisierung denn nicht immer schon irgendwie ein probates Mittel von kapitalistischen Ländern, von imperialistischen Ländern? Also wenn du mich jetzt als Marxisten fragst, klar, ist es klar, natürlich. Also Krieg gehört zum Kapitalismus, zum Imperialismus, wie die Wolke die Segen springt, wie es mal ein französischer Sozialist gesagt hat. Natürlich, das hat auch wieder was auch mit den Transformationsprozessen zu tun, von denen ich vorhin gesprochen habe. In dem Moment, wo sich Produktion verändert, neue Produkte entstehen, gerade im digitalen Bereich, wenn man für die Dekarbonisierung eben auch ganz neue Rohstoffe braucht, die wie Lithium und so weiter. Der BDE hat das ja auf den Punkt gebracht. Und wenn China uns den Hahn abdreht, oder was heißt uns, also der BRD-Wirtschaft den Hahn abdreht, bedeutet das einen Verlust in dreistelliger Milliardenhöhe. Und das heißt natürlich im Moment, wenn sich Produktionsprozesse verändern, wenn sich Märkte verändern, werden diese Märkte natürlich auch neu aufgeteilt. Das führt natürlich dazu, dass es Konkurrenz um Märkte gibt. Und wie führt man Konkurrenz um Märkte? Man führt Wirtschaftskriege, man führt im Zweifelsfall Stellvertreterkriege. Ich denke dabei an die Ukraine. Ich denke an Militärinterventionen im westlichen Afrika, wo das Urin für Rat für französische Atomwaffen lagert oder potenzielle französische Atomwaffen lagert. Natürlich verändert sich diese Produktionsweise und die Frage, inwieweit Gewerkschaften immer auf der Seite der Friedensbewegung gestanden haben. Programmatisch ja. Gewerkschaften haben sich immer so verstanden. Die politische Praxis war halt manchmal ein bisschen anders. Es war immer Kampf um Gewerkschaft, um die Positionen. Die waren immer sehr unterschiedlich. Allein wenn man sich die letzten 75 Jahre Zeit den Deutschen Gewerkschaftsbund angibt, wird man feststellen, wie dort auch immer wieder politische Schwenks gemacht worden sind, die natürlich auch was natürlich mit politischen Kräfteverhältnissen zu tun haben, die mit strategischen Überlegungen zu tun haben, damit, dass man bestimmten Parteien sehr nahe gestanden hat und mit politischen Schwenks von einzelnen politischen Parteien, waren natürlich auch bestimmte Schwenks auch eine Einheitsgewerkschaft statt, muss man ehrlicherweise dann auch sagen. Aber ich denke, was wir als Gewerkschafter prinzipiell immer wieder klar machen müssen, am Krieg verdient nicht die Arbeiterklasse, am Krieg verdienen immer die Unternehmer. Krieg ist ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Mordsgeschäft. Und dass große Kapitalfraktionen 33 auf die Idee gekommen sind, jetzt der Nazi-Partei Geld zu geben, damit sie ein paar Jahre später dann den zweiten großen Versuch macht, Deutschland ein neues europäisches Zentrum zu schaffen, ein Wirtschaftszentrum zu schaffen in der deutschen Herrschaft. Und mit dem Angriff auf Polen, dem späteren Angriff auf die Sowjetunion, ist, glaube ich, allen bekannt. Aber es bedeutet aber auch in dem Moment, wo Aufrüstung gefahren wird, und ich glaube, das ist genau das, worüber wir dann auch in den tagespolitischen Diskussionen sprechen müssen, auch in Betriebsversammlungen sprechen müssen. In dem Moment, wo wir Geld für Rüstung ausgeben, fehlt das Geld an anderen Stellen. Vor allen Dingen dann, wenn man eben an der Schuldenbremse festhält, aber auch wenn man an der Schuldenbremse nicht festhält, finden nun mal über Schwerpunktsetzungen statt. Und diese Schwerpunktsetzung ging gerade in die Frage der Rüstung. Und jetzt kann man so argumentieren, das ist ja ein Sondervermögen, das hat ja mit dem normalen Haushalt gar nichts zu tun. Wenn wir jetzt von diesem Sondervermögen allein sprechen, dann muss man aber auch dazu sagen, dass dieses Sondervermögen irgendwann aufgelöst werden, also wieder zurückgezahlt werden muss. Oder beziehungsweise das Sondervermögen gilt ja nur eine bestimmte Zeit, ist ab 27 muss zurückgezahlt werden und ab 29 muss, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, spätestens dann aus dem regulären Haushalt aus bezahlt werden. Und inzwischen redet ja auch keiner mehr von 2%-Ziel, sondern es wird von 3%-Ziel, einem 4%-Ziel gesprochen. Ja, das denke ich, sind Sachen, die müssen wir als Gewerkschaften besprechen. Wir müssen auch darüber sprechen, wenn die Gelder dort eingesetzt werden, werden sie nicht dort eingesetzt, um eine sozialverträgliche Transformation zu organisieren, dass eben Gelder nicht dafür eingesetzt werden, um Bildung, um Weiterbildung zu finanzieren, damit Kolleginnen und Kollegen einen Schritt vom Facharbeiter zum Ingenieur machen, damit Arbeitsplätze erhalten werden, dass über Strukturpolitik eben dort in der Region auch Arbeitsplätze bleiben. Ich habe es ja gerade schon in 2, 3 Beispielen gesagt und ehrlich gesagt, wir reden von VW. Nur wenn wir von VW reden in der Krise, von den 16 tarifgebundenen Betrieben der IG Metall-Geschäftsstelle Mittelhessen, ist es weniger als eine Handvoll, die nicht als Zulieferbetrieb für VW arbeiten. Das heißt, die Krise dort ist die Krise hier. Und die Frage, die sich halt stellt, ist halt, werden die Gelder dafür ausgegeben, damit das Morden in Gaza, damit das Morden in der Ukraine weitergeht? Oder werden die Gelder dafür ausgegeben, eine vernünftige Strukturpolitik zu machen und nicht, dass darüber diskutiert wird, dass man lieber mal Tarifbindung verlässt, wie das jetzt bei Berkenkopf in der Überlegung ist, dass, wie es bei Buderus Edelstahl geplant ist und wenn man das so durchdekliniert, gibt es 1000 weitere Beispiele, sondern dass man mit diesen Geldern zum einen Sozialstaat finanziert, zum anderen Bildung finanziert und zum dritten eine vernünftige Strukturpolitik macht, eine Transformationspolitik, die dafür sorgt, dass industrielle Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass andere Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass die Struktur überlebt. Also ich meine, wenn ein Betrieb wie Buderus Guss, wovon im Moment zwar nicht die Rede ist, aber das weiß man in 5 Jahren auch nicht, in Breitenbach dicht macht, hat das die Folge für den Bäcker vor Ort, das hat die Folgen für den Metzger vor Ort, das hat die Folgen für den Edeka-Laden vor Ort. Und das Gleiche passiert auch, wenn ihr in Marburg jetzt die Pharmaindustrie aus irgendwelchen Gründen zusammenbrechen sollte. Was müssen wir jetzt vor allen Dingen außerdem noch tun? Die Frage ist natürlich auch die Energieversorgung und das hat auch wieder was mit Krieg zu tun. Das Wirtschaftsmodell der BRD war darauf angelegt, billige Rohstoffe zu bekommen. Die billigen Rohstoffe kamen vor allen Dingen aus Russland. Wenn man dann auf die Idee kommt, einen Stellvertreterkrieg zu führen, Wirtschaftskrieg zu führen, von Sanktionen durchzuführen, eine Frau Baerbock davon spricht, Russland ruinieren zu wollen, mit dem Ergebnis, dass im Moment Hunderttausende von Haushalten hier vor Ort ruiniert werden, dann müssen wir genau das auf die Tagesordnung setzen. Wir müssen auf die Tagesordnung setzen, dass die Kriegsfrage bzw. die Friedensfrage eine ganz zentrale soziale Frage ist und damit auch eine ganz zentrale Frage der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaftsbewegung. So viel erstmal. Ich will jetzt nicht länger reden, bevor ich überziehe, was ich vielleicht gerade getan habe. Ja, alles gut, alles gut. Ist ja, wie gesagt, auch ein extrem zentrales Thema. Was jetzt natürlich nochmal der Punkt ist, auch für die Gegenwart. Ja, das sind wichtige Fragen für Gewerkschaften. Und gerade wenn wir uns die gegenwärtigen, nur die zwei vielleicht medienpräsentesten Kriege anzugucken, nämlich der Krieg in Gaza und der in der Ukraine. Ja, die Gewerkschaften mit ihrer Position treten da halt jetzt gerade nicht als starke Friedensbewegung auf. Das muss man konstatieren. Man kann nicht so tun, ja, es wäre gut, wenn, und sie haben doch eigentlich eine schöne Idee und stehen da in der Friedenstradition. Nein, sie verhalten sich gerade nicht gegen den Krieg. Das tun sie nicht. Sie drücken sich nicht geschlossen und deutlich gegen Waffenlieferungen aus, und zwar bei beiden Kriegsschauplätzen nicht. Und das ist ein deutliches Versäumnis, das muss man auch als solches benennen und nicht beschönigen oder relativieren. Auch wenn das, was der Ulf gesagt hat, wenn ich mich dahinter vereinen kann und das, was er sagt, richtig ist, fehlt diese Position in der, das artikulieren die Gewerkschaften gerade nicht. Und das gilt für die Gegenwart. Und jetzt würde ich an Schosch mal fragen. Ich einen Satz dazu ergänzen? Ja, klar. Weil du sprachst jetzt von den Gewerkschaften. Also müssten sich positionieren. Also ich spreche jetzt einfach mal hier aus der Region. Es gibt einen Beschluss der BITES hier, des DGB-Kreisverbandes, der es dafür ausgesprochen hat, die Initiative Gewerkschaften für den Frieden und gegen die Atomrüstung und Aufruf zur Demonstration in Berlin im Februar zu unterstützen. Ähnliche Beschlüsse haben auch die beiden Geschäftsstellen der IG Metall hier, also sowohl die Mittelhessen gefasst, gegen Kriegstüchtigkeit und für Friedenstüchtigkeit, und auch die Geschäftsstelle Herbert Betzdorf hat das getan. Das heißt, das ist das ja das, was ich vorhin beschrieben habe, an diesen Prozessen, die innerhalb von der Gewerkschaftsbewegung stattfinden. Auch immer, wenn sich auch die Gewerkschaftsspitze so verhalten hat, gab es immer auch Kämpfe. Gewerkschaften sind nun mal ein Ort, wo gesellschaftliche Kämpfe stattfinden, gerade in Einheitsgewerkschaften, die halt von einem Kommi bis zum Christdemokrat oder auch einem Menschen gehen. Also 90% der Gewerkschaftsmitglieder sind wahrscheinlich in gar keiner Partei. Allein aus dem Grund, weil es so viel mehr Gewerkschaftsmitglieder als Parteimitglieder gibt. Das weiß wer gibt so. Es stimmt schon zur Vollständigkeit. Es ist alles andere als ein homogenes Bild. Ich hatte vorher diesen schönen Artikel in der UZ gelesen, der heißt Frieden und Burgfrieden von Norbert Heckel, vielleicht mal als Leseempfehlung, da steht das nochmal drin. Wo finden denn zumindest regional Positionen statt? Wo organisieren sich denn regionale Gewerkschaftsgruppen, um zum Beispiel auch friedenstüchtig zu werden? Trotzdem ist das nicht der generelle Ausdruck der Bundesgewerkschaften und ihren Ausdruck im Moment. Und das muss man halt aber auch dann dazu sagen. Ne? Auch wenn es Ausnahmen gibt und die sind ja auch zu begrüßen, die müssen halt eben auch gefördert und gestärkt werden. Vielleicht ist das wiederum auch dann unsere Aufgabe für eine wünschenswerte Friedensbewegung. Schosch, die Vergangenheit, dein Lieblingsthema im Ganzen. Bei den Kriegskrediten 1914 hat ja nicht nur die SPD zugestimmt, sondern auch die Generalkommission des ADGB haben damals zugestimmt. Es gibt lange Linien, die man zeichnen könnte, wie in der Kriegs- und Friedensfrage in Deutschland die Gewerkschaften sich positioniert haben, sowohl noch als ADGB. Ich muss ja sagen, ne, 1939 hat der ADGB keinen Kriegskrediten zugestimmt. Gab es nämlich nicht mehr, wurden 33 ja am spätestens 2. Mai komplett zerschlagen, als dann am 1. Mai 1933 die deutschen Faschisten den Tag der nationalen Arbeit ausgerufen haben. Aber wie, Schosch, sehen denn die langen Linien aus in der Kriegs- und Friedensfrage von Seiten der deutschen Gewerkschaften? Ja, ich finde ja, dass die Diskussion ein bisschen unfair verläuft, weil Frank und Ulf jetzt immer die eigentliche Aufgabe zugeschoben wird. Und ich dann immer wie die Katze vor dem Mauseloch sitzt und wartet, bis die Maus rauskommt, dann frisst sie sie nicht. Nee. So wie es, wenn man historisch argumentiert, und soll ich das denn sagen, was du da fragst? Das Problem ist doch gar nicht, sind doch nicht die Kriegskredite gewesen vom 4. August 1914, sondern am Tag vorher, am 3. August 1914, hat die Generalkommission der Gewerkschaften den Bug Frieden ausgerufen. Das war keine Erfindung von Kaiser Wilhelm, sondern es war eine Erfindung von Karl Legien, dem Vorsitzenden. Aus ganz pragmatischen Gründen weil er sagte, die Ernte muss eingebracht werden. Und jetzt gehen die Soldaten an die Front. Wir müssen für diejenigen dafür sorgen, dass sie ihre Frauen versorgt werden. Also muss die Produktion weiter laufen. Und da haben wir jetzt nur nicht darüber zu reden, wer den Krieg verursacht hat oder so weiter, sondern die Gewerkschaften sind auch nicht das, was Marx gesagt hat, dass sie sein sollten. Nämlich, sie verfehlen ihren Zweck vollständig, wenn sie nicht sagen und durchsetzen nieder mit dem Lohnsystem. Naja, bitteschön, 4. August, 3. August 1914, soll man sagen, nieder mit dem Lohnsystem oder nieder mit dem Krieg. Da verhungern uns die Leute. Das war dann pragmatische Arbeit und ich finde, es ist nachvollziehbar, nicht gerechtfertigt, aber nachvollziehbar. Und dann beginnt die Rüstungsindustrie. Und die Rüstungsindustrie wird gut verdient. Und es ist gut, in der Rüstungsindustrie zunächst einmal nicht gegen den Krieg zu sein. Denn wenn du gegen den Krieg bist, wirst du an die Front geschickt. Nicht? Also, und da geht es ein bisschen ungemütlicher. Dann muss der Krieg organisiert werden. Und da haben wir schon so etwas, was man dann staatsmonopolistischen Kapitalismus nennt. Da werden Gewerkschaftsfunktionäre in staatliche Funktionen berufen. Nicht, damit sie sich da irgendwie bereichern, sondern um für die Arbeiter und Arbeiterinnen was zu tun. Da gibt es das Kriegshilfsdienstgesetz von 1916. Das ist eigentlich staatlich verordnete Zwangsarbeit, aber mit menschlichem Antlitz, weil die davon mitbestimmt werden. Wenn ich nicht Gewerkschaftsfunktionäre gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich da auch mitgemacht, nicht? Also jetzt wollen wir mal nicht mit Finger über andere zu zeigen. Und dann gibt es auch was anderes. Es gibt gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, die gegen den Krieg sind. Die kommen aus der Rüstungsindustrie. Und Industriearbeiterstreik 1918. Es gibt eine eigene Struktur innerhalb der Gewerkschaften, revolutionäre Obleute, die tatsächlich dann die Revolution vorbereiten. Und ohne die Organisation der Gewerkschaften, in der sie trainiert sind seit Jahrzehnten, wäre dann diese friedenstreibende Kraft der Arbeiterbewegung nicht möglich gewesen. Das ist die Organisationsverdienst der Gewerkschaften. Aber da kommt dann natürlich schon der Friedrich Ebert und lässt sich in die Streikleitung wählen und sagt dann in einem Prozess in den 20er Jahren, das musste ich machen, damit das nicht so wild getrieben wird. Ich erzähle Geschichten und es ist ganz schwer, jetzt Zukunft gegen solche Geschichten zu mobilisieren. Dann haben wir 1949. 1949 wird die Grundlage der Rüstungsindustrie unter internationale Kontrolle gestellt, durch das Hurs-Statut. Und die SPD und der Kurt Schumacher sagt, da machen wir nicht mit. Das ist ja praktisch eine Westintegration und das bereitet einen neuen Krieg vor. Das da wollen wir nicht mitmachen. Und es gibt eine große Debatte im Bundestag. Sollen wir da mitmachen oder nicht? Und da gibt es ein Telegramm des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das sagt, wir unterstützen das. Warum? Weil wir die Demontagen verhindern wollen. Ein Adenauer lacht sich ins Fäustchen, weil es ihnen gelungen ist, dann die SPD und den DGB zu trennen. Und wir haben ja die große Auseinandersetzung um die Wiederbewaffnung. Und Wiederbewaffnung, da ging es jetzt nicht darum, dass wieder da ging es um was ganz anderes. Da ging es um die Politik des Rollback. Das war Vorbereitung eines Kriegs. Es soll so bald wie möglich, so schnell wie möglich, die Sowjetunion aus Mitteleuropa rausgedrängt werden. Das war Adenauers Politik. Und da ist die SPD dagegen. Die SPD war mehrere Jahre dagegen und die große Popularität von Kurt Schumacher beruhte ja darauf, dass er sagte nein. Und da gelingt dann nun Adenauer der zweite Streich. Es gibt nämlich gleichzeitig die Auseinandersetzung um die Mitbestimmung 1951. Und da plötzlich ist Adenauer für die Mitbestimmung gegen seinen Wirtschaftsminister Erhard. Und der Gegenspieler war Hans Böckler, nachdem die Berliner Stiftung benannt ist, ein Mann des Arbeitsgemeinschaftsabkommens, nämlich des Stinnes-Regine-Abkommens von 1918. Und es gibt ein offensichtlich stillschweigendes, die haben sich nicht in den Hinterzimmer gehockt und was verabredet, ein stillschweigendes Übereinkommen. Wir halten die Füße still, wenn es um die Wiederaufnahme geht, wir als DGB. Und Adenauer sagt, moderne Mitbestimmung läuft hier durch. Auch da würde ich sagen, aus gewerkschaftlicher Sicht, nicht wahr, war das ja eigentlich ein Erfolg und wir sind doch alle sehr für die Mitbestimmung. Da geht es wirklich um Interessenpolitik. Und Interessenpolitik ist offensichtlich nur in Zugspitzensituationen, wenn die Katze, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kann das auch mal Friedenspolitik sein. Dann haben wir den Nachrüstungsbeschluss 1979. Die Gewerkschaften hatten wohl Gründe, den Kanzler nicht zu stürzen. Also haben sie auch Stille gehalten. Das sind die Erzählungen. Und gegen diese Erzählung sollte vielleicht was gesagt werden. Vielleicht ist es dann doch wichtig, nicht nur in solchen Prozessen zu denken, wie sie es gemacht habe. Das führt zu etwas, was man sagen kann, Legitimation durch Verfahren. Das ist jeder kleine Schritt irgendwie nicht falsch. Man muss vom dicken Ende her denken. Ich glaube, wichtiger als die Frage, sind jetzt, warum mit den Sozialkürzungen, was kann man machen, ist die Frage, was ist eigentlich das dicke Ende der Zeitenwende? Und geht es jetzt nicht eigentlich um Krieg und Frieden, und zwar um einen ganz katastrophalen Krieg? Und dann müsste man wahrscheinlich die Sache wirklich von der Politik wieder anfassen und dann feststellen, wie kann es denn sein, dass eine antidemokratische, eine faschistoide Partei, nämlich die AfD, als Friedenspartei sich darstellen kann? Und wie kann es denn sein, dass so ein Malermeister wie Herr Chrupalla doch vielleicht als ein weniger gefährlicher Politiker erscheint als Frau Baerbock? Das ist natürlich eine hochpolitische Diskussion um Krieg und Frieden. Und wie kriegen wir das zusammen? Ich will gegenwärtig eigentlich nicht so gern jetzt reden über die Kürzung und so. Kann man machen. Aber damit kriegst du keinen hinterm Ofen hervor, sondern es geht wirklich um ganz existenzielle Dinge zur Zeit. Und das will ich zur Zeit für die Notwendigkeit der Politisierung halten. Jetzt könnt ihr sagen, das macht mir mein Ofen nicht warm, hat auch nicht. Dank dir. Bevor wir uns in die Diskussion dann stürzen, Frank, fällst du die Frage, ich bin ja Anfang der 90er geboren und da kann man sagen, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, da hatte der deutsche Imperialismus eher Filzlatschen an. Jetzt verrat uns mal deine Perspektive. Hat das irgendwie sein Ende gefunden? Müssen die Filzlatschen ausgezogen werden, um die imperialistischen Kriege jetzt wieder offen geführt werden? Ja, ich gehe am Schluss auf die Frage nochmal ein. Ich wollte nämlich vorher nochmal bezogen auch auf das, was wir hier vorhin diskutiert haben, noch ein paar Bemerkungen machen. Wir haben gar nicht über Einheitsgewerkschaft geredet. Was ist das eigentlich? Das ist insofern gar nicht ungewöhnlich, weil die meisten jungen Menschen wissen gar nicht mehr, was Einheitsgewerkschaft ist. Die Einheitsgewerkschaft wurde ja gegründet in dem Bewusstsein, auch wie übrigens eine Einheitspartei, dass man in der großen Zwischenkriegsperiode vor der Gefahr des Faschismus versagt hat, weil die verschiedenen hauptideologischen Strömungen in der Arbeiterbewegung, das war die christliche Strömung, die sozialdemokratische und die kommunistische Strömung, weil die gegeneinander gekämpft haben und dadurch dem Faschismus den Sieg ermöglicht hatten, in Deutschland jetzt speziell. Das sollte in der Einheitsgewerkschaft überwunden werden. Das ist de facto natürlich nie passiert, weil der DGB wurde 1949 gegründet. Da war der Kalte Krieg schon im vollen Gange. Und sozusagen, jetzt, das führe ich jetzt nicht im Einzelnen aus, sondern ich sage nur dazu, die Einheitsgewerkschaft ist deswegen nicht zerfallen, wie in Frankreich und Italien, wo man es versucht hatte, aber dass nach dem Ende wegen der starken kommunistischen Parteien die Einheitsgewerkschaft wieder zerfallen ist nach 1945. Also es ist eine eindeutige sozialdemokratische Hegemonie gewesen, in 50er Jahren noch viel stärker. Die ist leicht in den 70er Jahren zerbröckelt durch die neuen Impulse, die ich jetzt im einen nicht machen muss. Und wir befinden uns heute in der Situation, wo man sagen muss, ja, in der Einheitsgewerkschaft müssen auch die verschiedenen Antworten, die von verschiedenen ideologischen, politischen Positionen aus auf diese Krisenanalysen gegeben werden, bis hin zu der Antwort, dass wir den Kampf, den Widerstand gegen diese Krisenerfahrung verbinden müssen mit einer Perspektive gesellschaftlicher und politischer Perspektiven, die wir in der, sozusagen in der Linie unseres Denkens als sozialistische Perspektiven bezeichnen. Also die großen, sagen wir mal, Linien, die es heute gibt, die sich zum Teil quer auch über Parteien jetzt verbinden, ist auf der einen Seite nach wie vor so sozialpartnerschaftliche Orientierung in den Gewerkschaften. Am zweiten, es ist eine Strömung, die durch die Grünen stärker geworden ist, die die Frage also der sozialökologischen Transformation mit berücksichtigt. Und die andere Strömung, die schwächer geworden ist, ist eine marxistisch-sozialistisch-kommunistische Strömung in den Gewerkschaften, die eine Zeit lang auch stark bei Betriebsräten und so weiter vertreten war. Und dann 68, in 70er Jahren nochmal stark auch von den Universitäten her und so weiter unterstützt wurde, die ist schwächer geworden, diese Strömung. Und in der Stellung zum Krieg zeigt sich, dass sowohl in der Führung der IG Metall als auch in der Führung von Verdi sozusagen der Blick auf die Regierung, also man hat noch eine sozialdemokratische Regierung, und auch bei früheren sozialdemokratischen Regierungen sind die Gewerkschaften sofort in ihren politischen Positionen immer stärker sofort zurückgeschreckt und haben sich an die herrschende Politik, also der Sozialdemokratie, angeglichen mit der Überlegung, die Georg vorhin auch angesprochen hat, dass du ein paar Ministerposten kriegst und den Arbeitsminister und Sozialminister kriegst und dadurch etwas tun kannst für die Arbeiterklasse. So, ist ja diese, sag mal, Grundüberlegung, die in diese Politik reinspielt. Aber ich würde es gibt weitere Machtstrukturen übrigens in den Gewerkschaften. Das eine ist die Frage, wie stehst du mit der Regierung? Und die Macht von den Gewerkschaftsführungen aus in die Regierung hinein. Das spielt zum Teil eine ganz große Rolle. Der arme Kerl, tut er mir richtig leid, aber das ist dann so der Hauptansprechpartner auch für die Gewerkschaften und so weiter. Es gibt eine andere Machtstruktur in den Gewerkschaften, die ist mehr gewerkschaftsimmanent. Das ist die Rolle der Betriebsräte. Die Industriegewerkschaften sind Betriebsrätegewerkschaften. Und die Betriebsräte spielen überwiegend in den Gewerkschaften eine starke Rolle und lehnen in der Regel, bilden sie auch eine Gegenkraft dazu, die politischen Themen, die wir jetzt heute hier diskutiert haben, die stärker rauszuhalten, weil sie wollen die betriebliche Orientierung und sie machen auf der betrieblichen Ebene, ja, organisieren sie den Laden mit. Und viele von denen, das überschneidet sich dann mit ihren sozialdemokratischen Orientierungen, wollen dann die politischen Debatten nicht haben. Die müssen dann von der Jugend da irgendwie reingetragen werden. So, das ist, da hat sich allerdings einiges, vor allem durch die Schrödersche Politik Anfang des Jahrhunderts, hat sich das geändert, dass da ein Bruch stattgefunden hat, der auch reingegangen ist bis in die Betriebsräte und vertraut solche Strukturen, dass sozusagen die Agenda 2010 da als eine Katastrophe angesehen wurde. So, jetzt die gegenwärtige Situation würde ich so zusammenfassen. Was wir einigermaßen realistisch, wir können ja nicht erwarten, dass die Gewerkschaften, erstens die Einheitsgewerkschaft in ihrer Gesamtheit Positionen übernimmt, die von ihrem linken Flügel in der Einheitsgewerkschaft, der ist nach wie vor eher minoritär, vertreten werden. Wir können dafür kämpfen, dass die linken Stimmen gehört werden, dass es Auseinandersetzungen in den Gremien gibt, dass der demokratische Charakter der Organisation so bestehen bleibt, dass Linke auch Minderheitenpositionen zur Geltung kommen können. Und das gilt insbesondere in der Friedensfrage. Und da gibt es ja ein paar Ansatzpunkte. Da hat es in Hanau die Konferenz gegeben, da hat es in Stuttgart die Konferenz gegeben. Aber es ist deutlich schwächer als, sagen wir, alte Kollegen in der IG Metall, die daran erinnern, Peter Sagel, was Ende der 70er Jahre aus der IG Metall für die Bonner Demonstration damals gekommen ist. Das war, wenn der das alles aufzählt, überwältigend, und was da auf den Gewerkschaftstagen diskutiert wurde. Dagegen ist das heute ganz schwach. Also diese Position auch aus den Betriebsräten, das waren die von der Klöcknerhütte, die ist schwächer geworden. Aber wir sind in einer Situation, wenn man sie realistisch einschätzt, wo wir nach meiner Überzeugung sehen müssen, dass bei dieser Rechtsverschiebung, die ja insgesamt stattfindet in der Politik und der Gesellschaft, dass wir sozusagen die Gewerkschaften definieren, auch mit der zunehmenden Unzufriedenheit, die in Bereitschaft zu Streikaktionen und so weiter zum Ausdruck kommt, als Teil einer sozialen, soziale Bewegung in der Zivilgesellschaft, sind die Gewerkschaften. Und da wäre es meiner Ansicht nach sehr wichtig, auch gerade, da spielt die Friedensfrage dann eine große Rolle, wie auf dieser Ebene die gewerkschaftlichen Kämpfe, die natürlich immer eine bestimmte Zuspitzung haben, von der Tarifpolitik bis zu den betrieblichen Auseinandersetzungen und so weiter, wie dort jetzt auch von den Linken in der Einheitsgewerkschaft die Bündnisbeziehungen gewissermaßen dieser Gewerkschaft, der gewerkschaftlichen Kämpfe mit den Bewegungen im Bereich der Friedensbewegung und auch der Klimabewegung, wie weit diese gewissermaßen als eine Einheit oder im Zusammenhang begriffen werden können. Das ist eine relativ bescheidene, und die Linken in den Gewerkschaften müssen in dieser Richtung arbeiten und auch selbst gewissermaßen sich dann auch, sagen wir mal, in der Friedensbewegung, da sitzt er auch stärker, dann auch profilieren. Das große Problem ist natürlich, können wir nicht drum herum reden, dass auch schon für Karl Marx, als er das geschrieben hat über die Gewerkschaften, damals noch nicht ganz klar war, das war noch in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts, wie das ist mit dem Verhältnis des ökonomischen und des politischen Kampfes. Und der politische Kampf führt in den Bereich der Parteien, des Staates, der Parlamente. Und da sind wir in der gegenwärtigen Situation sozusagen einer starken Rechtsverschiebung und noch in einer Situation, wo die Linke, die in den Gewerkschaften für eine mehr klassenorientierte Politik eintritt, auf der politischen Ebene das große Problem besteht, dass wir mitten in der geschichtlichen Periode erleben, wo aus meiner Sicht die antikapitalistische Linke sich gewissermaßen neu konstituieren muss. Und sie ganz verschiedene, immer wieder blüht sie mal auf. Und es gibt ja 100 Gründe dafür, die sagen können, aus den Krisen des Kapitalismus, aus der sozialen Spaltung, aus den Katastrophen und so weiter, dass dort gesellschaftliche statt privatkapitalistische Lösungen in der Politik durchgesetzt werden müssten und viele Menschen das auch so begreifen. Aber dass diese verschiedenen, wir noch in der Periode sind, wo die Konstitution der politischen Kraft, die jetzt auch auf der Ebene des politischen Systems Veränderungen herbeiführen kann, da stehen wir ganz am Anfang. Und das ist einer der großen Widersprüche, in denen wir uns ständig bewegen, auch Enttäuschungen. Ich darf nur daran erinnern, wenn jetzt jemand sagte, wir haben gerade einen Generalstreik in Griechenland. Ja, wir hatten im Ergebnis der großen Krise von 2008/09, Finanz- und Wirtschaftskrise, hatten wir eine ganze Reihe von neuen Ansätzen, wo Linke auf einmal Erfolg hatten. Griechenland, Syriza mit dem Tsipras wurde sogar Ministerpräsident. Der Corbyn hat die Labour Party erobert. Podemos war da. Dann der Bernie Sanders hat seine erste Tour in den USA gemacht. Das waren ja Ansätze, wo jetzt auf der politischen Ebene Leute als Sozialisten diese herrschenden Verhältnisse kritisiert haben und Vorschläge gemacht haben für Veränderungen. Aber das ist erstmal gescheitert. In den letzten Jahrzehnten war das ein Zyklus, der ist zum Ende gekommen. Jetzt knallt das nach rechts. Aber wir müssen, das vor der Aufgabe kommen wir nicht drum herum, dann alle Ansätze auch, also erstens im gewerkschaftlichen Bereich, die linken Positionen unterstützen, dafür sorgen, dass die Gewerkschaften zusammen mit anderen sozialen Bewegungen möglichst viel Widerstand entwickeln gegen die herrschende Politik und die Rechtsverschiebung auf der betrieblichen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlich-politischen Ebene und gleichzeitig daran zu arbeiten, dass aus den Konflikten und gesellschaftlichen Kämpfen heraus auch politische Organisationen und Organisationsformen entstehen, die in kleinen Bereichen auch mal erfolgreich agieren können auf den verschiedenen politischen Ebenen. Ich glaube, dass das ist so in der gegenwärtigen Situation die Aufgaben, die sich uns stellen. Das ist mit viel Enttäuschung verbunden, aber jetzt, wie man mit Niederlagen umgeht, sagt auch der Psychoanalytiker, dass daraus entsteht Stärke. Insofern ist es aber nicht so, dass das jetzt nur rein, sagen wir, eine theoretische Position ist, sondern das ist eine Position, die in den unzähligen täglichen, auch im Gewerkschaftenbereich, täglichen Ansätzen und Auseinandersetzungen und Konflikten verbunden ist. Ich denke, dass jetzt eine der Aufgaben darin besteht, dafür zu sorgen, dass die Kraft, die in diesen Streikbewegungen 23 deutlich geworden ist, dass die nicht kaputt geht. Dass die Gefahr ist sehr groß, dass nämlich Georg wird das von seinen historischen Kenntnissen her bestätigen, machen wir uns keine Illusionen. Wenn die Krise kommt und die Leute Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren, dann geht es meistens nicht nach links, zumal schon gar nicht, wenn die politische Linke ganz schwach ist. Sonst geht in der Regel nach rechts in Resignationen in den heutigen Situationen in Wahlergebnisse für die AfD. Das ist leider die Konstellation, die wir kurzfristig nicht ändern können. Gut, erstmal soweit vielen Dank euch drei. Ganz warme Worte bis hierhin, bis wir die Diskussion öffnen. Vielleicht macht es ja das ein bisschen besser. Ja, häufig so Krisen werden häufig nach rechts kanalisiert. Das Wappentier des Bunds der Kommunisten damals war ein Maulwurf. Und der hat immer seine Maulwurfshaufen aufgeworfen, damit ein Zugang ist auch wieder für revolutionäre Prozesse. Häufig am Ende solcher Rechtskanalisierung bis hin zum Krieg und vielleicht, selbst wenn es jetzt gerade in der Zukunftsperspektive ist, die nicht so rosig aussieht, vielleicht haben wir danach wieder Zugänge für fortschrittliche, progressivere Optionen. Ich glaube, wir konnten heute ein paar Schlaglichter auf ein paar einzelne Sachen, nicht auf alle. Und der Punkt ist vielleicht einfach, wir können nicht im Rahmen einer Veranstaltung so viele Fragen beantworten. Wir haben nicht über die Krankenhausreform gesprochen. Wir haben nicht über die Kita-Situation gesprochen. Es gibt unheimlich viele Sachen, die auch die Gewerkschaften irgendwo tangieren, die aber nicht mehr heute ausreichend diskutiert werden konnten. Ich möchte an der Stelle einfach Danke sagen. Danke, dass ihr da wart. Und ich möchte vor allem Danke sagen an die drei Genossen hier oben, die sich die Zeit genommen haben und ihre Expertise mit uns geteilt haben. Und dafür bin ich den drei auf jeden Fall sehr dankbar und auch für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.